Angriff der Marsianer. Zu Beginn der Operation gab Minister Tambroni ein Zeitungsinterview, in dem er die Regierung in Kalabrien als eine Herrschaft des organisierten Verbrechens bezeichnete und versprach, er werde den Dingen auf den Grund gehen und niemandem gefällig sein. Die ersten Berichte des Polizeipräsidenten Carmelo Marzano aus Kalabrien waren das Manifest eines ehrgeizigen Mannes, der auf forsches Handeln baute. Man könne ohne Übertreibung sagen, schrieb Marzano, dass sich die Bevölkerung buchstäblich im Würgegriff des Terrors befinde. Die Verbrechensrate sei alarmierend hoch. Doch sehr viele Vergehen blieben im Dunkeln, weil die Menschen Angst hätten. Die Schutzgelderpressungen hätten Methode. Das Forstwesen, Kneipen und Restaurants, die Staatslotterie, der Busdienst, nichts dürfe funktionieren, ehe nicht bestimmte Kompromisse, wie Marzano es nannte, erzielt worden seien. Hunderte verurteilter Straftäter seien in der Provinz auf freiem Fuß, darunter 59 Mörder. Diese Flüchtigen bezeugten das Unvermögen des Staates, den bestehenden Gesetzen Geltung zu verschaffen. Noch schockierter als vom Zustand der öffentlichen Ordnung war der neue Polizeichef vom Zustand der Polizei. Entsetzt schilderte er sein Präsidium, die Questura. Sie gleiche weniger einem Kommandozentrum als einem Bazar. Viele der Männer, die nunmehr Marzanos Befehlsgewalt unterstellt waren, schoben lieber eine ruhige Kugel, als sich aufreibenderen Pflichten zu widmen. Das Überfallkommando, die Einheit aus Zivilbeamten, in deren Zuständigkeit im Grunde auch die Jagd nach den erwähnten 59 verurteilten Mördern fiel, bestehe nur aus 14 Männern und weniger als die Hälfte kreuze auch tatsächlich regelmäßig auf. Die Wallfahrt zur Madonna von Polsi bot Polizeichef Marzano schon bald eine Gelegenheit, bei der er zeigen konnte, dass die Invasion der Marsianer, von der Innenminister Tambroni gesprochen hatte, durchaus ernst gemeint war. Die Behörden waren sich durchaus bewusst, dass die Wallfahrt von der ehrenwerten Gesellschaft als Tarnung für ihre alljährlichen Treffen missbraucht wurde. Doch was genau bei diesen Treffen vor sich ging und warum, war unklar. 1954 hatte die Mafia, wie so oft in der Vergangenheit, während der Wallfahrt einige Rechnungen beglichen. Nachdem die Pilger heimgekehrt waren, hatte man unweit der Wallfahrtsstätte die Leichen zweier junger Männer gefunden, von zahlreichen Schüssen durchsiebt. In diesem Jahr hatte Marzano das Kommando und so wurden Straßensperren errichtet und Polizisten im Wald ringsum auf Patrouille geschickt. 14 Männer wurden in Gewahrsam genommen. Ihre Vergehen reichten von unerlaubtem Waffenbesitz bis hin zu versuchtem Mord und Menschenraub. Über die folgenden Tage und Wochen wurde Minister Tambroni ein ums andere Mal mit Telegrammen bombardiert, die ihn von der Gefangennahme flüchtiger Mafiosi in Kenntnis setzten. Es gelang den Beamten sogar, einen Angestellten im Rathaus von Gioia Tauro festzunehmen, der dort für Gangster, die ihre Identität wechseln mussten, leere Personalausweise zu entwenden pflegte. Journalisten, die bis dato nur durch eine der häufigen Naturkatastrophen nach Kalabrien gelockt worden waren, zog es mit einem Mal zuhauf in die Region. Bemerkenswerterweise führte man jetzt in Italien, als Folge der Operation Marzano, die allererste nationale Debatte über das organisierte Verbrechen in Kalabrien. Bei Gesprächen mit Einheimischen tauchte auch ein neuer Name auf: 'Drangheta. Der Begriff bedeutet Mannhaftigkeit oder Mut im Dialekt des südlichen Aspromonte, der griechische Wurzeln hat. Das Wort hat eine lange Geschichte, doch lässt sich nicht beweisen, dass es schon vor 1955 auf Kalabriens ehrenwerte Gesellschaft angewendet worden war. Nachdem Kalabriens Mafia ein Dreivierteljahrhundert im Verborgenen gediehen war, hatte sie endlich genügend öffentliche Aufmerksamkeit, um einen eigenen Namen zu verdienen. Die Operation Marzano bewirkte zudem, dass einige Kalabresen ihr Gedächtnis in puncto Mafia auffrischten. Ein denkwürdiges Beispiel war Corrado Alvaro, der bekannteste Schriftsteller der Region. Alvaro war kein Sympathisant der 'Drangheta, doch als Heranwachsender kam er nicht umhin, sie zur Kenntnis zu nehmen. Die Geschichten aus seiner Jugend, die Alvaro später veröffentlichen sollte, machen deutlich, dass er eine Menge über die ehrenwerte Gesellschaft Kalabriens wusste. Lange Zeit hatte er über die kriminelle Bruderschaft der Region Stillschweigen bewahrt. 1955 änderte er allerdings seine Meinung. In einer Kolumne des Corriere della Sera schrieb er über die 'Ndrangheta und trug damit vermutlich mehr als alle anderen dazu bei, den neuen Namen im öffentlichen Bewusstsein zu verankern. Am Ende erwiesen sich Corrado Alvaros wiedergefundenes Gedächtnis und die Bezeichnung 'Ndrangheta als die einzigen dauerhaften Errungenschaften der Operation Marzano. Das Haupthindernis für längerfristige Erfolge war schlicht Minister Tambronis Weigerung, ernsthaft gegen die Politikerfreunde der 'Ndrangheta vorzugehen. Am 27. Oktober 1955, nur 54 Tage nach seiner Landung, stieg Polizeichef Marzano wieder in seine fliegende Untertasse und verließ Kalabrien. Dass kaum 2 Monate intensiver Polizeiarbeit dauerhafte Veränderungen herbeiführen würden, war nicht anzunehmen. Über kurz oder lang würde alles wieder den gewohnten Gang gehen. Tambronis Polizeiapparat schien nicht sonderlich erpicht, die 'Ndrangheta als Organisation wirklich zu durchschauen. Die gesamte Kommandokette, vom Innenministerium in Rom bis hinunter zu den einfachen Polizisten in Kalabrien, hatte eine Menge Informationen zur Verfügung, um ein überzeugendes Bild der kalabrischen Mafia zu erstellen. Am 28. Mai 1955, nur 3 Monate vor Beginn der Operation Marzano, hatten Polizei und Carabinieri ein Haus in Rosano geplündert und ein Notizbuch gefunden, das die Regeln der 'Ndrangheta enthielt. 2,5 Wochen später wurde das Ungeheuer von Presinacci endlich gefasst und äußerte seine Absicht, die Polizei über alles in Kenntnis zu setzen. Die Behörden erfuhren eine Menge über die netzartige territoriale Struktur der 'Ndrangheta, über ihre Schutzgelderpressungen und die Kultur der Blutrache, über die Art und Weise, wie sie sich als Alternative zum Gesetz betrachtete und über ihre Fähigkeit, mit den verfeindeten Cliquen und Gruppierungen der kalabrischen Politik Bündnisse zu schließen. Und doch gibt es nicht den kleinsten Hinweis darauf, dass Polizeichef Marzano auch nur im Mindesten daran interessiert war, aus diesen wertvollen neuen Erkenntnissen praktischen Nutzen zu ziehen. Kurzum, niemand assoziierte mit dem Gedanken einer Invasion vom Mars die Vorstellung, dass es für ein erfolgreiches Vorgehen gegen die 'Ndrangheta hilfreich sein könnte, sie von innen her zu begreifen. Tambroni verfolgte offenbar keinen besonders schlauen politischen Plan. Er stürzte sich Hals über Kopf in die Operation Marzano und ließ ebenso schnell wieder die Finger davon, als er erkannte, wie fest die 'Ndrangheta in Kalabrien verwurzelt war. Vernünftigerweise beschloss Minister Tambroni, für Marzanos leicht errungene frühe Siege den Beifall einzuheimsen, ein paar Ganoven für mehrere Jahre in Strafkolonien zu verbannen und dann in Kalabrien wieder alles auf die herkömmliche Weise zu regeln. Symptomatisch für diese Rückkehr zur Normalität war der Ausgang des Verfahrens gegen das Ungeheuer von Presinacci. Im September 1957 wurde Serafino Castagna, wie abzusehen war, zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Doch von den 65 Männern, die er mit seiner Aussage belastet hatte, wurden 46 freigesprochen und die restlichen 19 zu einer Freiheitsstrafe von 2 bis 3 Jahren auf Bewährung verurteilt.